Sturm hat sich in dieser Nacht noch einmal ausgetobt. Ich bin aus meinem Schlaf erwacht, stand auf und ging hinaus. Schneegänse zogen rasch im Dämmerlicht vorüber, als der Tag anbrach. Ich hörte ihre Schreie und sie flogen. Nordwärts längs der Küste lange sah ich ihnen nach. Es Frühling werden, wenn nur dieser Wind nicht weht, der jetzt oft so kalt und schneidend weht von Osten her, über die noch kahlen grauen Weiden. Ein Wind, der unablässig bläst, der krank und elend macht, er schürt die jetzt und lässt die Menschen leiden. Schwermut, Angst und bösen Träume in der Nacht. Wie jetzt der Wind die Ackerkrume von den Feldern fegt, kostbarer Staub, der sich in Wolken auf die Dächer legt, dringt durch die Fenster, durch geschlossene Türen. Doch bald, vielleicht noch heute, muss auch dieser Wind sich drehen. Und dann wird, ich kann es längst schon spüren, endlich auch ein milder, warmer Hauch von Süden weht. Wenn erst die Tage länger werden und das Dunkel weicht, den kurzen hellen Nächten wird das Leben wieder leicht. Schwarz-buntes Vieh wird auf den Wiesen liegen. Wenn die Bauernrose, meine Lieblingsblume, blüht, Bienen schwärmen, Birken, Pollen fliegen. Das ist dann schon der Sommer und ein ganz anderes Lied. Doch das ist dann schon der Sommer und ein ganz anderes Lied.